tempest uni. Im finstren Wald, bei Dämmerschein, am dunklen Ort, in Fern es säuselt, summt und saust, wildes Brummen erbraust. Hier es flackern, dich flimmert, Schwellen schwirren zu Leib dir schwebt. Fühlt es so dann nicht riesen draußen, die Glieder dir fahren? Glühender Schauer schüttelt die Glieder. Hinten weiß mir der Verhaule, dass er stirbt, das sollte geschehen.